Sie hören einen Dialog. Oje, heute ist es ja schon wieder so kalt und so grau. Und dann diese Graupelschauer. Ich glaube, der Winter hört in diesem Jahr gar nicht mehr auf. Ja, ja. Wenn's an Lichtmess stürmt und schneit, ist der Frühling nicht mehr weit. Was ist denn das für ein Spruch? Den kenne ich gar nicht. Und wann ist eigentlich Lichtmess? Das war am 2. Februar. Und der Spruch ist eine alte Bauernregel. Denn die Bauern haben schon immer das Wetter an bestimmten Tagen beobachtet und dann Regeln aufgestellt, wie das Wetter in dem Jahr wird. Aha, dann verstehe ich das so. Wenn das Wetter am 2. Februar schlecht ist und es Sturm und Schnee gibt, dann wird es bald darauf Frühling werden, oder? Genau. Und wie war das Wetter am 2. Februar? Leider hat es da eben nicht gestürmt und geschneit, sondern im Gegenteil, es war ein schöner, sonniger Tag. Na dann, mal sehen, wann in diesem Jahr der Frühling kommt.